Wir sind nicht doof, wir lassen uns nichts sagen. Steh zusammen, sei Kameraden. Gehen unseren Weg, kein Weg zurück. Halten zusammen, Stück für Stück. Das Solo nach Büschow. Kameraden, stark und frei, niemand bremst uns einerlei. Kameraden, Hand in Hand, gehen wir durch jedes Land. Wir sind nicht doof, wir lassen uns nicht sagen. Bis zum Schluss. Sei Kameraden! Kameraden! Kameraden! Kameraden! Kameraden! Kameraden! Kameraden! Kameraden! Kameraden! Kameraden! Kameraden! Kameraden, Kameraden, Kameraden.